Saulus aber, noch schnaubend Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn, ging zum Hohenpriester und verlangte von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagogen, wo er Leute fände, die zu der Lehre hielten, dieselben Männer und Weiber, gebunden nach Jerusalem zu bringen. Als er aber dahin zog, geschah es, dass er in die Nähe von Damaskus kam, und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht vom Himmel, und er stürzte zu Boden und hörte eine Stimme zu ihm sagen, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er sprach aber, wer bist du, Herr? Er aber, ich bin Jesus, den du verfolgst. Du aber stehe auf und gehe in die Stadt, so wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Die Männer aber, die mit ihm zogen, standen sprachlos, da sie zwar die Stimme hörten, aber niemand erblickten. Saulus aber erhob sich vom Boden, da er aber seine Augen öffnete, sah er nichts. Sie führten ihn aber an der Hand und brachten ihn nach Damaskus. Und er war 3 Tage lang blind und aß nicht und trank nicht. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Ananias, zu dem sprach der Herr im Gesicht, Ananias. Er aber sprach, hier bin ich, Herr. Der Herr aber sprach zu ihm, stehe auf und gehe in die Gasse, die man die Gerade heißt, und suche im Hause des Judas einen namens Saulus von Tarsus, denn siehe, er betet, und hat geschaut, wie ein Mann namens Ananias eintrete und ihm die Hände auflege, dass er sein Gesicht wieder bekomme. Ananias aber antwortete, Herr, ich habe von vielen Seiten von diesem Mann gehört, wie viel Böses er deinen Heiligen getan hat in Jerusalem. Auch hier hat er Vollmacht von den Hohenpriestern alle, welche deinen Namen anrufen, zu binden. Es sprach aber der Herr zu ihm, gehe hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Gefäß, zu tragen meinen Namen vor Nationen und Könige und Söhne Israels, ich will ihm zeigen, was er um meines Namens willen leiden muss. Ananias aber machte sich auf und ging in das Haus und legte ihm die Hände auf und sagte, Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist auf dem Weg, da du herkamst, dass du wieder sehend und voll Heiligen Geistes werden mögest. Und alsbald fiel es ihm von den Augen wie Schuppen, und er ward sehend und stand auf und ließ sich taufen, und er nahm Nahrung zu sich und kam zu Kräften. Er war aber einige Tage bei den Jüngern in Damaskus und verkündete alsbald in den Synagogen von Jesus, dass dieser sei der Sohn Gottes. Es staunten aber alle, die es hörten, und sprachen, ist das nicht derselbe, welcher in Jerusalem verstört hat die, welche diesen Namen anrufen, und dazu auch hierher gekommen war, um sie gebunden zu den Hohenpriestern zu führen? Saulus aber trat umso kräftiger auf und brachte die in Damaskus wohnenden Juden außer sich, indem er bewies, dass dieser der Christus sei. Wie aber einige Zeit herum war, beschlossen die Juden ihn umzubringen. Dem Saulus aber ward ihr Anschlag kund. Sie bewachten aber sogar die Tore Tag und Nacht, um ihn zu töten. Seine Jünger aber nahmen ihn und ließen ihn bei Nacht über die Mauer in einem Korbe hinab. Als er aber nach Jerusalem gelangt war, versuchte er sich den Jüngern anzuschließen, und alle fürchteten sich vor ihm, da sie nicht glaubten, dass er ein Jünger sei. Barnabas aber nahm sich seiner an und führte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie er auf dem Wege den Herrn gesehen und dass der mit ihm gesprochen und wie er dann in Damaskus offen im Namen Jesus aufgetreten. Und so ging er bei ihnen aus und ein in Jerusalem, trat offen auf im Namen des Herrn und redete und verhandelte auch mit den Hellenisten. Diese aber legten es darauf an, ihn zu töten. Da es aber die Brüder erfuhren, brachten sie ihn herab nach Caesarea und schickten ihn nach Tarsus. Die Gemeinde nun hatte in ganz Judäa, Galiläa und Samaria Frieden, baute sich auf und wandelte in der Furcht des Herrn und vermehrte sich durch den Zuspruch des Heiligen Geistes. Es geschah aber, dass Petrus überall herumreiste und so auch zu den Heiligen, die in Lydda wohnten, gelangte. Er fand aber daselbst einen Menschen mit Namen Aeneas, der seit 8 Jahren zu Bette lag, denn er war gelähmt. Und Petrus sagte zu ihm, Aeneas, Jesus Christus heilt dich, stehe auf und mache dir dein Bett. Und alsbald stand er auf. Und es sahen ihn alle Einwohner von Lydda und Saron, die sich bekehrt hatten zum Herrn. In Joppe aber war eine Jüngerin mit Namen Tabitha, das heißt übersetzt Reh. Die war reich an guten Werken und Almosen, die sie gab. Es geschah aber in jenen Tagen, dass sie krank ward und starb, sie wuschen sie aber und legten sie ins Obergemach. Da aber Lydda nahe bei Joppe war, so schickten die Jünger, auf die Kunde, dass Petrus dort sei, 2 Männer zu ihm mit der Bitte, er möge unverweilt zu ihnen kommen. Petrus aber machte sich auf und zog mit ihnen. Als er ankam, führten sie ihn hinauf in das Obergemach, und es traten zu ihm alle Witwen, und zeigten ihm unter Tränen die Röcke und Überkleider, welche die Reh, da sie bei ihnen war, gemacht hatte. Petrus aber trieb alle hinaus, beugte seine Knie und betete, und wandte sich zu dem Leichnam und sprach, Tabitha, stehe auf. Sie aber öffnete ihre Augen und sah Petrus und setzte sich. Er aber gab ihr die Hand und richtete sie auf, er rief aber die Heiligen und die Witwen und stellte sie ihnen lebend vor. Es wurde aber in ganz Joppe bekannt und viele wurden gläubig an den Herrn. Es geschah aber, dass er geraume Zeit in Joppe blieb bei einem gewissen Simon, einem Gerber.